Der 15. September 2018 war kein guter Tag für das Kloster Mariawald bei Heimbach. Denn an diesem Tag wurde der Mönchskonvent der Trappisten aufgelöst, der das Kloster seit 1860 bewohnte, und eine seit 1480 bestehende Tradition ging zu Ende. Allerdings war dies nicht das Ende der Klosterbetriebe, denn von da an übernahm der neue Trägerverein Kloster Mariawald e.V. die Klostergebäude, Grundstücke und die Klosterbetriebe und übertrug sie zum 1. Januar 2021 an eine neu gegründete Kloster Mariawald GmbH & Co. KG im Rahmen eines Erbpachtvertrages. Die Kloster Mariawald GmbH und Co. KG wird die Gastronomie, den Klosterladen, die Likörproduktion und den Online-Versand beibehalten und darüber hinaus ein Seminarzentrum und den Gästebereich mit Übernachtung und Verpflegung neu aufbauen. Auch ist anknüpfend an die alte Brautradition Mariawalds eine neue Gasthausbrauerei geplant. Alle derzeitigen 26 Arbeitsplätze bleiben erhalten und gehen im Rahmen eines Betriebsübergangs auf den neuen Träger über. Die geistliche Betreuung der Klosterkirche wird von der Pfarrei Heimbach übernommen. Die Zukunft des Klosters scheint somit gesichert, denn der neue Betreiber will aus dem alten Kloster ein neues Gästehaus mit 50 bis 70 Zimmern machen. Das Ganze soll im geistlichen Sinne geführt werden, mit Exerzitien, passenden Kursangeboten und anderem mehr. Deshalb wurde extra die Stelle eines Hausgeistlichen in der Klosterkirche geschaffen, mit regelmäßigem liturgischem Angebot. Ein Teil davon wird der Dialog mit der Stille sein. An ausgesuchten Sonntagen können interessierte Gäste die Spiritualität der Trappisten und Zisterzienser näher kennenlernen. Der Dialog mit der Stille dauert etwa 45 bis 60 Minuten und ist in Anlehnung an den Lebensalltag der Mönche von Mariawald gestaltet. Im Kapitelsaal des Klosters werden jeweils wechselnde Themen der Zisterzienser Spiritualität vorgestellt und beleuchtet. Des Weiteren werden der Kreuzgang und die Kirche des Klosters besucht, um einen Moment in Stille und Betrachtung zu verweilen. Wer einen ganzen Tag im Kloster verbringen möchte, sollte sich für den Tag Auszeit entscheiden, der jeden zweiten Samstag im Monat stattfindet. Auf dem Programm stehen Bibeltexte, ein Klosterrundgang und Spaziergänge in der Umgebung. Ausführliche Klosterführungen werden immer sonntags offeriert. Wer weniger nach geistiger und eher nach körperlicher Erbauung strebt, ist in der Mittwoch bis Sonntag geöffneten Klostergaststätte gut aufgehoben und sollte auf jeden Fall die bekannte Mariawalder Erbsensuppe probieren. Im Klosterladen wird die Suppe eingedost zum Mitnehmen angeboten. Neben dem Klosterladen ist auch die Buch- und Kunsthandlung einen Besuch wert und für gemütliche Stunden zu Hause sei der hervorragende Klosterlikör empfohlen. Das Kloster Mariawald erreicht man von Heimbach aus mit dem Bus 231. Der Bus hält entweder direkt am Kloster oder am etwa 1,2 Kilometer entfernten Hauskehrmeter. An Wochenenden verkehrt auch von Gemünd aus ein Taxibus zum Hauskehrmeter.